genau zwischen Lippe und Ruhr. Da kam man dem schwarzen Gold auf die Spur. Empor schossen Zechen riesige Werke. Der Pott, wie er hieß, gewann Hack an Stärke. Hier wird geschuftet auf, Teufel komm raus. Mit Stolz für Familiengarten das Haus. Schweiß wurde vergossen in dunklen Tiefen. Der Vater auf Nachtschicht, als die Kinder schliefen. Doch jetzt ist er im Ruhestand. Hier kann man Schlegel aus der Hand. Mit Wehmut denkt er oft zurück an die vergangenen Jahre, sein Krummel. Jetzt mit seinen 70 Jahren, da steht er da. Vor nem Brachgelände, wo einst seine Zeche war. Und auf die alte Zeit, da schwört er drauf, wo er dort steht, bricht es aus ihm heraus. Glück auf! Schaffen mit Blut, Tränen und Schweiß, mit der Geiz, mit unendlichem Fleiß. Was sie geleistet, lässt es in Demut schweigen und in Gedanken uns verneigen. Doch jetzt ist er im Ruhestand, hier kann man Schlegel aus der Hand. Mit Wehmut denkt er oft zurück an die vergangenen Jahre, sein Krummel. Jetzt mit seinen 70 Jahren, da steht er da. Vor nem Brachgelände, wo einst seine Zeche war. Und auf die alte Zeit, da schwört er drauf. Wo er dort steht, bricht es aus ihm heraus. Glück! Tausenden Gängen, Strecken, Schächten und Gesprengen durchziehen den Berg, in den sie einfahren, wo die Väter auch schon eins waren. Doch jetzt ist der Ruhestand, legt Hammerschlägel aus der Hand. Mit Wehmut denkt er oft zurück an die vergangenen Jahre, sein